Ein interessantes und lehrreiches vielerlei politischer Betätigung des Jesuitenordens liegt vor uns ausgebreitet, ausreichend, den schneidenden Gegensatz zwischen jesuitischen Worten und Werken auch bei diesem wichtigen Punkte fühlbar zu machen. Übrig bleibt noch, den Weg zu zeigen, auf dem der Orden am wirksamsten und zugleich am unauffälligsten in das politische Getriebe gelangt. Der Weg ist die Beichte. Jahrhundertelang stellte der Jesuitenorden fast allen katholischen Fürsten und politisch einflussreichen Männern die Beichtväter. Ihre seelsorgliche Tätigkeit bietet ein Bild ganz ungeheurer Geschäftigkeit, die in ihren bunten, aber systematischen Vielgestaltigkeiten ganz Europa umschließt. Der Jesuit Cordara gesteht in seinen Denkwürdigkeiten: Fast alle Könige und Fürsten Europas hatten nur Jesuiten als Lenker ihrer Gewissen, so dass ganz Europa nur von den Jesuiten beherrscht zu sein schien. Also, habemus confitentem reum. Denn als Schuldiger steht der Jesuitenorden mit seinem Europa beherrschenden Fürstenbeichtvätern vor uns. Seine offiziellen Satzungen verbieten die Annahme der Stellung der Fürstenbeichtväter. Das 40. Dekret der zweiten Generalkongregation vom Jahre 1565 lautet nämlich: Da in Vorschlag gebracht worden ist, dem erlauchten Kardinal von Augsburg, Otto von Truchsess, einen Theologen unserer Gesellschaft als Beichtvater zu geben, der auch seinem Hofe folge, so hat die Kongregation beschlossen, weder Fürsten noch anderen weltlichen oder geistlichen Herren irgendeinen der unsrigen anzuweisen, der ihrem Hofe folge und an ihm wohne, um das Amt eines Beichtvaters oder eines Theologen oder irgendein anderes Amt zu versehen, außer für die ganz kurze Zeit von einem Monate oder zweien. Richtete sich dies scharfe Verbot etwa rückwärts gegen den Ordensstifter selbst, Ignatius von Loyola, der kaum 20 Jahre vorher in Kraft des heiligen Gehorsams en virtut de santa obediencia die Patres Leyay, Polanco und Pelletier, den Herzogen Herkules von Ferrera und Cosimo von Medici als Beichtväter zugeteilt und die Patres Gonzales und Miron angewiesen hatte, sich dem Könige von Portugal als Beichtväter zur Verfügung zu stellen? Schwerlich. Das Dekret ist eben wiederum nichts anderes als ein Schein, den der Orden vorsorglich sich schuf, um ihn im Bedürfnisfalle zur Beruhigung der Gemüter der Welt vorzeigen zu können. Das auf Täuschung berechnete des strengen Verbotes tritt fast mit Evidenz hervor in der Handlungsweise des fünften Ordensgenerals, des Neapolitaners Claudius Acquaviva. Nicht allzu lang nach Erlass des Sekretes im Jahre 1602 verfasste nämlich Acquaviva eine Ordinatio, worin er genaue Anweisungen für Fürstenbeichtväter gibt und über das frühere strenge Verbot mit der echt jesuitischen Phrase von der größeren Ehre Gottes hinweggeht. Wenn die Gesellschaft Jesu vor einem solchen Amte nicht mehr fliehen kann, weil wegen verschiedener Umstände die größere Ehre unseres Gottes und Herrn es zu verlangen scheint, so muss bei der Auswahl der Personen, bei der Art, wie sie ihr Amt ausüben, so vorgegangen werden, dass der Fürst Nutzen davon hat, das Volk erbaut wird und die Gesellschaft keinen Schaden leidet. Nachdem dann in den Punkten 4 bis 7 scheinbar eingeschärft wird, der Beichtvater solle sich nicht einlassen in äußere und politische Geschäfte, er solle sich nicht als Tadler von Ministern und Höflingen gebrauchen lassen, wird dies alles in Punkt 8 auf anderem Wege in Form einer Ermahnung an den Fürsten wieder ermöglicht. Der Fürst soll gleichmütig und geduldig anhören, was immer der Beichtvater nach der Stimme des Gewissens ihm täglich einzuflößen für gut hält. Denn da es sich um eine öffentliche Persönlichkeit und um einen Fürsten handelt, so ziemt es sich, dass dem Pater gestattet sei, vorzubringen, was er zum größeren Dienste Gottes und des Fürsten für gut hält. Und zwar nicht nur in Bezug auf solche Sachen, die er von ihm, dem Fürsten, als seinem Beichtkinde weiß, sondern auch in Bezug auf andere Sachen, die von da und dort gehört werden und die ein Heilmittel verlangen zur Beseitigung von Unterdrückungen, zur Verminderung von Ärgernissen, die entgegen dem Willen und Wunsche des Fürsten häufig durch seine Minister entstehen und wobei der Schaden und die Pflicht der Fürsorge dem Gewissen des Fürsten zur Last fällt. Also, was immer das Gewissen ihm diktiert, soll der Beichtvater dem Fürsten einflößen. Es liegt auf der Hand, dass damit Tür und Tor geöffnet ist, auch dem ausgesprochensten politischen Beeinflussungen. So sehen wir denn auch, dass zum Beispiel der Jesuit Cousin, der Beichtvater Ludwigs des 13. von Frankreich, dem Ordensgeneral Mucius Vitelleschi schrieb, wenn er dem Könige von einem Bündnisse mit dem Türken abrate, so sei das keine Einmischung in Politik, denn die Frage, ob ein Bündnis mit den Türken erlaubt sei, sei keine politische, sondern eine Gewissensfrage. Auch ein Schreiben des Ordensgenerals Caraffa vom 23. Mai 1648 an den Rektor des Jesuitenkollegiums in Münster, Gottfried Körler, weist schlau auf das Gewissen als auf den Weg hin, das offizielle Verbot, sich mit Politik zu befassen, zu umgehen. Das vertrauliche Schreiben ist umso interessanter, als Caraffa in ihm Bezug nimmt auf eine von ihm selbst für die Öffentlichkeit erlassene Enzyklika gegen Einmischung in Politik.